ich gleich kein Gut im Lande, ist doch Gott mein Aufenthalt. Was hilft's doch, viel Güter suchen und den teuren Kot das Geld, was ist, auf sein Reichtum pochen, bleibt doch alles in der Welt. Wer will hoch in Lüften fliehen? Mein Sinn strebet nicht dahin. Ich will nach im Himmel ziehen. Das ist mein Teil und Gewinn. Nicht es ist auf Freude bauen, ihre Fliegen auf ein Lot. Wie wollt ich den Wimmeln tragen, als auf Freunde in der Not? Sollte ich in Wollust leben, nur zum Dienst der Eitelkeit, müsst ich stets in Ängsten schweben.